Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einem wunderbaren Thema, das das Zeilenende großartig begeistert. Ach, sprechen wir über Richard David Precht? Na, er ist ein Teil der gesamten Menge. Wir sprechen über Männer. Jö. Ja, wir sortieren Männer, wir erraten Männer und... Wir bringen Männer mal so, ja, aufs Tablett, die man eigentlich kennen sollte. Haben wir nicht schon mal über Männer gesprochen? Ja, aber wir sprechen heute über über mehrere Gruppen von Männern und du sollst einfach nur wissen, wie sie heißen, okay, oder in welcher Reihenfolge sie zu setzen sind. Okay. Genau. Ich bin gespannt. Normalerweise sortiere ich Männer ja einfach nach Penisgröße, aber mal sehen, was du so... dir ausgedacht hast. Okay, zuallererst einmal beginnen wir mit was ganz, ganz Simplen. Ja, Männer halt. Wir alle kennen ja US-Präsidenten. Ja. Und wir wollen mal über 6 US-Präsidenten sprechen. Okay. Und US-Präsidenten haben ja immer eine Nummer. Eine Telefonnummer. Nach der sie sortiert sind, also der so und so vielte Präsident. Ach so, ja. Genau. Und wir wollen mal die Schnapszahl nehmen und fangen natürlich oben an, logischerweise bei der höchsten Schnapszahl. Mhm. Die wirst du mir noch sagen. Und wir nehmen mal noch aus reinem Jux und Dudelei die 42 und die 23 aus naheliegenden Gründen dazu. Ja. Und wir fangen mal damit an. Was ist denn die höchste Schnapszahl, die es bei Präsidenten Amerika bisher gibt? Das 55? Wir reden nicht von Amtszeiten, sondern wir reden von der Nummer des Präsidenten. Weil 55 wäre in dem Fall, also wir wären jetzt in der 59. Legislaturrunde, aber Joe Biden ist in dem Fall der 46. Präsident. Okay. Dann ist es genau der 44. halt mit der höchsten Schnapszahl. Genau, wer war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Wenn Joe Biden die 46 ist, dann müsste es Barack Obama sein. Richtig. Ding, ding, ding, ding, ding. Erster Punkt für dich. Juhu. Dann die 42. Lass mich kurz überlegen, weil vor Obama war Bush... Da war keiner mehr zwischen, oder? Nee. Das heißt, Clinton war die 42. Genau. George Bush war übrigens in der 55. Legislatur dran. Also okay. Da siehst du es schon. Genau. Also, Bill Clinton war der 42. Gut, wir gehen weiter. Was ist denn da die nächste Schnapszahl weiter drunter? 33. Genau, 33. Da kannst du dir ausrechnen... Es war die 40. und 41. Amtszeit. Okay, ein Präsident, der 2 Amtszeiten hatte, das und so 50 Jahre etwa vor Clinton, richtig? Okay, 2 Amtszeiten, damit ist es nicht Franklin D., der hatte nämlich 3. Das war als guter Tipp gemeint, ja genau. So, jetzt wird's spannend. Nach Franklin. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Warte, lass mich kurz überlegen. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ja? Ich gebe dir noch einen Tipp. Er war auch Demokrat. Also wenn wir ja schon zwei Demokraten hatten, der ist auch Demokrat. Okay, das gewesen. Warte, nach Franklin D. kam Harry Truman. Harry Truman hatte aber nur eine Amtszeit, meine ich. So, jetzt ist die spannende Frage, wer vor Franklin D. Roosevelt Präsident war. Das war dann ja in den 30er Jahren, in den frühen. Oder ist es doch Harry Truman? Hatte Truman zwei Amtszeiten? Da ich nicht weiß, wer vor Franklin D. Präsident war, sage ich, dass es Harry Truman war. Harry S. Truman, ja, richtig. So. 12. April 45 bis 20. Januar 53. Ah, stimmt, er hatte ja anderthalb Amtszeiten, stimmt, weil Franklin D. Roosevelt während seiner Amtszeit verschieden ist. Genau. Magst du mich kurz erleuchten, wer vor Franklin D. Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten war? Herbert Hoover. Ach Gott. Gehört auch auf die Liste der Präsidenten, die man nur für Staudämme kennt. Nee, Schwarzer Donnerstag? Das war der Präsident, der quasi die Weltwirtschaftskrise so richtig mitgerockt hat. Ja, er hat sie aber nicht ausgelöst. Das waren die Märkte, TM. Deshalb lieben wir die Märkte ja so. Ja. Und gut. Wir gehen weiter. Was ist dann logischerweise? Die nächste Nummer ist dann logischerweise die 22. Nee, die 23. Nein, die 23. Wir wollen ja mit 23. Du möchtest also genau. Die 23 und die 22 haben. Das heißt, grob wieder 50 Jahre früher sind wir in den 1880er Jahren. Ach du Scheiße. Genau. Das heißt, der amerikanische Bürgerkrieg war in den 1860er Jahren, richtig? Ja, richtig. Das heißt, wir sind in den 3, 4 Amtszeiten nach Lincoln. Das könnte tatsächlich Grover Cleveland gewesen sein. Als 23. Ja. Nein, er war 24. Verdammt. Wir reden über den 23. Grant. Nein. Also, der war es auch nicht. Ulysses S. Grant war der 18. Der war relativ kurz nach dem Sezessionskrieg. Okay. Dann, du merkst, das ist nicht meine starke Seite. Ich könnte jetzt noch ein paar Namen in die Runde schmeißen. Aber hast du vielleicht noch Tipps für mich? Ja, klar, es ist ein Republikaner. Es ist der erste Republikaner, über den wir reden. Der erste Republikaner war Abraham Lincoln. Nein, also der erste republikanische Präsident, über den wir sprechen jetzt in dieser Liste. Wir haben so. Bisher nur Demokraten von oben kommen. Ja, gut. Besprochen. Genau. Das ich glaube, der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr, sehr farblos. Benjamin Harrison. Sagt mir gar nichts. Beziehungsweise, ich glaube, der war Junggeselle. Also es ist glaube ich, so einer von diesen eher kuriosen Präsidenten. Ja. Dann der 22. Und jetzt wird's gemein. Naja, also da es ja George Harrison war, muss jetzt Ringo Starr ja logischerweise Präsident gewesen sein, oder? Benjamin Harrison. Sag ich doch, George Harrison. Nein, also der 22. bitte. Paul McCartney? Nein. John Lennon? Nein, wie gesagt, das ist jetzt gemein, weil, ja, du wirst gleich wissen, warum es gemein ist. Ist das, warte, Moment, der 22. Der 22. war auch der 24. Präsident, oder? Genau, das war Grover Cleveland. Ha! Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht so häufig nochmal passiert. Das ist, glaube ich, das einzige Mal. Ich müsste nachschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur ein einziges Mal bislang in der amerikanischen Geschichte geschehen ist. Wir nehmen diesen Podcast auf am 12. September 2023 für die Historikerinnen und Historiker und Historik-Wombats. Ich schaue gerade mal. Ja, es stimmt, es gab keinen Präsidenten, der eine Pause dazwischen drin hatte, außer Grover Cleveland. Ja. Ich muss bei Grover ja immer an Maulwürfe denken, weil der Maulwurf in der Winnie-Pooh-Serie Grover hieß, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Weiß ich nicht. Dementsprechend stelle ich mir immer so einen Präsidenten mit großen Backen vor, der sich da so Nüsse reinschiebt. Gut. Und Und last but not least, der letzte Präsident, den wir, über den wir sprechen müssen, ist auch ein Demokrat. Ist der 11. Präsident der Vereinigten Staaten. Das heißt, wir bewegen uns in der frühen Zeit der Amerikaner. 1776, Washington, Jefferson, Smith, Monroe, irgendwie in der Reihenfolge, es war glaube ich nicht ganz richtig. 11. Präsident. Martin van Buren. Nein. 8. war Martin van Buren. Glaube ich, der erste Präsident, der auf dem amerikanischen Kontinent geboren wurde. James K. Polk. Polk. Der hat, nachdem die Polk High benannt wurde. das Problem in der Geschichte ist tatsächlich, du hattest mit deinen 50 Jahren so in den Sprüngen relativ recht. Das Problem ist tatsächlich allerdings, dass zwischen Polk und Cleveland waren die Präsidenten meistens nur eine Amtszeit am Start und deswegen ist es relativ schnell dann gegangen. Es gab, glaube ich, nur Grant, der zwei Amtszeiten hatte und Lincoln, der zwei Amtszeiten hatte. Alle anderen waren immer relativ kurz. Deswegen, 1845 bis 1849. Der hat also gar nicht so extrem viel vorher, sondern tatsächlich. Der Polk hat, glaube ich, irgendwie in den Lincoln-Jahren auch noch eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich düster, dass ich mal eine Biografie über Lincoln gelesen habe, wo ganz viele Namen gefallen sind. Polk war der letzte große Präsident, der, glaube ich, diesen bescheuerten Krieg gegen Mexiko gewonnen hat. Und danach ging es ja dann vor allem inneramerikanisch erstmal rund. Also Mexiko war, glaube ich, auch der letzte Krieg, den die Amerikaner so richtig gekämpft hatten. Bevor sie sich selbst erstmal zerfleischt haben. Ich glaube, zwischendurch haben sie irgendwie haufenweise Indianer abgeschlachtet, aber das kann man ja nicht Krieg nennen, das muss man schon fast Genozid nennen. Ja, ein wunderbarer Kandidat übrigens auch ist Millard Fillmore. Der ist Präsident gewesen, der 13. Präsident, wir hätten auch den 13. natürlich nehmen können. Und der ist 1856 als Kandidat der Know-Nothing-Partei auch nochmal angetreten. Ja, warum nicht? Ich finde die Know-Nothing-Partei ist einfach nur sehr sympathisch. Es wäre vielleicht ein Modell für Donald Trump, wenn die Republikaner ihn doch nicht nominieren. Ob es sie noch gibt. Na, die kann man so, ja einfach wieder gründen. So, jetzt spielen wir ein ganz lustiges Spiel. Oh Gott, war das noch nicht lustig genug? Du bist ja richtig bewandert in Fußball, ne? Ja. Fußball ist neben Richard David Precht meine zweite große Leidenschaft. Ja, wir sprechen über Fußball und ich lasse dich jetzt einfach mal ins Blinde raten. Also wir sind ja schon mehrfach Weltmeister geworden. Ja, wir sind Basketball-Weltmeister aktuell. Nein, nicht Fußball, wir reden ja gerade von Fußball. Ja, Basketball ist ja wie Fußball, nur mit den Händen. Genau, und wir sprechen jetzt einfach mal, also 54, 74, 90, 2014, das kriegst du noch hin, ja? 54, 74, 90 kriege ich hin, weil da gab es dieses Lied von den Sportfreunden Stiller, glaube ich. Gut, dann nehmen wir doch mal 90, weil da hast du schon gelebt und das ist noch so deine Kindheit, da konntest du dich vielleicht tatsächlich so mit Stickern begeistern. Lass uns doch mal von jeder Position mindestens über zwei Spieler sprechen. Geiler Scheiß. Ich weiß, dass Franz Beckenbauer die Position des Teamchefs hatte. Genau. Und wer war Trainer? Co-Trainer? Das weiß ich nicht. Warte, Udo Lattek. Nein. Schade. Nein, tatsächlich muss man noch dazu sagen, es war noch Berti Vogt. Ah, das ist also quasi sein Nachfolger auf dem Chefsessel. Ja, der war Co-Trainer zu dem Zeitpunkt. Das ist geil, ne? Ist eigentlich Weltmeister geworden, ja. Quasi als Co-Trainer. Ja, gut. Und, da war meine Überlegung zumindest gar nicht so schlecht, dass ein späterer Bundestrainer... Zumindest sagt hier die Datenbank. So, dann lass uns doch mal drüber reden, wer da möglicherweise auf welcher Position gespielt hat. Lass uns über den Sturm sprechen. Da hast du die Chance... eine relativ geringe Chance, weil es gibt nur drei Stürmer, die Deutschen damals bei der WM dabei hatten. Gerd Müller. Nee, der ist davor. Der ist ehrenhalber immer aufgestellt worden. Gerd Müller war 74 dabei. Kann ich mir das für 74 merken? Erinnerst du mich bitte später nochmal dran? Nee, wir sprechen danach mal über andere Themen. Okay, ach du Scheiße. Okay, das heißt, ich muss mich beeilen, wa? Keine Ahnung. War das schon eine wiedervereinigte Mannschaft? Nee. Also eine rein westdeutsche? Ja, 90 war noch rein westdeutsch. Die Qualifikation, danach hätten sie gegen die DDR spielen müssen. Und dann war ja erst die Wiedervereinigung. Beckenbauer sagte in der Nacht der Weltmeisterschaft, sie seien ja jetzt schon sehr, sehr überragend gewesen. Und wenn jetzt noch die Deutschen aus dem Osten dazukommen, dann wären sie auf Jahre unschlagbar. Ja, hat ja gut funktioniert. 94, ja. WM 94. Viertelfinale. WM 98, Viertelfinale. Einmal Bulgarien, einmal Kroatien. Also. Der Osten hat Deutschland nicht gut getan, ne? Na ja. Die einen sagen so, die anderen sagen, Europameisterschaften sind auch was wert. Und 92 sind sie immerhin Vize-Europameister geworden gegen Dänemark im Finale. Wobei die Dänen aus dem Urlaub kamen, die hätten eigentlich gar nicht teilnehmen dürfen. Okay. Weil sie Nachrücker für Jugoslawien waren, weil Jugoslawien aus Versehen den Krieg vom Zaun gebrochen hat. Scheiße. Und 96 sind sie ja Weltmeister geworden, sind sie Europameister geworden in England. Also ja. So schlecht war es nicht. Also es war nicht alles schlecht unter den Trainern nach Beckenbauer. Okay. Aber schieß mal los, komm. Zwei Stürmer, die kriegst du hin, weil die sind omnipräsent, allgegenwärtig. Günther Netzer. Nein, auch der ist zu alt dafür. 1990. Andi Brehme. Ja. Andi Brehme. War dabei. Allerdings. Nicht im Sturm. Ist Andi Brehme ein Abwehrspieler? Ja, siehst du, so viel Ahnung habe ich von Fußball. Aber gut, du hast jetzt schon mal. Dann lass uns mit der Abwehr anfangen. Dann nennst du mir bitte drei Abwehrspieler, weil das sind so viele. Drei Abwehrspieler, die kriegst du hin. Krieg ich das? Also, Andi Brehme, ja klar, die kriegst du hin. Weil das Witzige ist, das sind so diese Typen, die immer wieder durch die Gegend geistern und die ständig irgendwo ihre Fresse in Kameras halten. Ich gucke erstens kein Fernsehen und zweitens erst recht keine Fußballberichterstattung. Wenn ich zur Abwechslung mal eine Tagesschau gucke, mache ich vorm Sport aus. Gut, dann versuchst du aber. Hast du irgendwie eine Ahnung? Lars Ricken. Lars Ricken ist zu jung gewesen damals. Der ist ganz anderes Alter. Naja, beim Turnen konnten die auch mit 14 schon mitmachen bei Olympischen Spielen. Ja, aber Lars Ricken ist trotzdem später. Ja. Keine Ahnung. Aber andere Stadt, ein bisschen weiter Richtung Westen gedacht. Herne West. Da spielte ein junger Mann, der auch bei den Bayern später spielte. Und er spielte für den Guten. Für den Guten? Keine Ahnung. Olaf Thon. Oh. Okay. Den kennt man, oder? Der sagt mir irgendwas. Ja, das Schlimme ist, fast alle Spieler, die ich dir nennen werde, da wirst du sagen, ach ja, klar. Okay, ja. Okay, hast du noch einen? Nein. Hast du denn überhaupt noch einen Spieler aus der Zeit parat? Nein. So gar nicht? So gar nicht, woher denn? Ich habe mich mein Leben lang nicht für Fußball interessiert. Okay, gut, dann versuchen wir es mal wirklich über die Gossip. Also wir müssen kurz festhalten, alles, was ich über Fußball weiß, weiß ich über meinen 6 Jahre jüngeren Bruder, der Dortmund-Fan ist. Okay. Ja, so viele Dortmund-Spieler gab es halt damals nicht. Gut, dann machen wir es doch mal über den Gossip. Mein Bruder ist übrigens nur 4 Jahre jünger, aber egal, der hört den Podcast nicht. Was ist so der klassische schwäbische Fußballjunge? Den kennt man auf alle Fälle. Jürgen Klinsmann. Natürlich, wunderbar. Ich war dem letzten in Botnang übrigens. Schön. Auch so dort. Auch beim Bäcker. Ja, auch beim Bäcker. Schön. So, gut. Also, dann haben wir Jürgen Klinsmann im Sturm. Okay. Dann, wer lief an der zweiten Seite neben Jürgen Klinsmann? Den kennt man vor allem für seine Aussprüche gegenüber Waldemar Hartmann. Du bist ja so ganz entspannt und hier mit deinen drei Weizenbier. Das war, glaube ich, Rudi Völler. Ding, ding, ding, ding. Und damit haben wir den Sturm schon vollständig. 2 von 3. Der dritte im Bunde war Karl-Heinz Riedle. Interessiert keine Sau. Wer auch immer das ist. Ja, dann kommen wir mal ins Mittelfeld. Ja. Ja. Da hast du 6 Herren. Ja. Davon sollten 2 so ein Thema sein. Vielleicht 3. Bumst ganz viele junge Damen. Heiratet sie dann und verlässt sie dann wieder? Der Dings, der immer in der dritten Person von sich spricht. Aus Herzogenaurach. Wie heißt der denn? Ein Lothar Matthäus. Genau, Lothar Matthäus. Mittelfeld. So, dann, ach, wie erklärt man ihn? Der hat bei Dortmund gespielt. Okay. Hat bei Dortmund gespielt, bei Frankfurt gespielt und ist ansonsten in Italien, glaube ich, groß geworden. Hatte witzigerweise fußballtechnisch 2, 3 Zitate, die ihm auch nahegelegt werden. Okay. Ich glaube, Hasse Scheiße am Schuh ist, glaube ich, von Andy Brehme. Aber, auf ihn geht das Zitat zurück. Egal ob Madrid, Mailand oder Turin, Hauptsache Italien. Ich kenne den Spruch, aber ich weiß nicht, von wem der ist. Okay, er ist von Andreas Möller. Moment, Andi Möller, der hat für... Andi Möller. Da klingelt irgendwie das Wort Heulsuse, warum auch immer. Ja, auch. Gut. Und dann den Kleinen, der die Freistöße ganz sauber reinzirkelt, den kennt man vielleicht auch noch. Andi Möller ist, glaube ich, einer der wenigen, die für Dortmund und für Schalke gespielt haben. Da würde ich jetzt vorsichtig. Möller für Schalke? Müsste ich jetzt gerade mal gucken in seiner Vita. Gut, dass das hier so wunderbar funktioniert. Ja, tatsächlich. Er hat für Dortmund, Frankfurt, Schalke und Juventus Turin gespielt. Gut. Ha, da kann ich doch noch Fußballsachverstand hier beweisen. Wenn das so weitergeht, werde ich heterosexuell. Gut. Ich nenne jetzt auch die Station von einem anderen Spieler, der tatsächlich, den ich hier nennen kann. Und zwar, er hat gespielt für Köln, ja. Karlsruhe, 1860 München und RB Salzburg. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Ja, klein, quirlig, hat ganz gute Freistöße geschossen und war quasi der Philipp Lahm seiner Zeit. Das war quasi, wenn immer die Kamera über die langen Dachlatten ging und auf einmal ging es runter. Da war er. Okay. Icke Hessler, Thomas Hessler. Okay. Dann die anderen 3 sind jetzt nicht mehr so, obwohl den könntest du vielleicht noch kennen. Hat gespielt für... Nee, den kennst du nicht. Hat gespielt für den MSV Duisburg, Vaduz und Wolfsburg. Also, nee. Pierre Littbarski. Der hat ansonsten... Der war doch im Dschungelcamp. Pierre Littbarski war im Dschungelcamp? Oder? Ich glaube nicht. Gut, die weiteren Spieler waren Uwe Bein, der, glaube ich, Weltmeister wurde, ohne überhaupt eingesetzt zu werden bei der Weltmeisterschaft. Ist auch eine Leistung, oder? Und Knut Reinhardt. Sagt mir nichts. Hat bei Dortmund gespielt. Ist also... Völlig irrelevant. So, und jetzt kommt eigentlich die komplette Bayern-Abwehr aus diesen Jahren. Wobei, der erste, den kennst du, der hat bei Bayern und bei Dortmund gespielt und ist bei Dortmund auch immer noch eine ganz große Nummer, wenn es drauf ankommt. In der Abwehr? Jürgen Kohler. Okay. Gut, dann Andreas Bremer hast du ja schon genannt. Dann Guido Buchwald. Sagt mir nichts. Der war der Manndecker für Diego Armando Maradona. Den hat er so gut abgedeckt, dass er irgendwann den Spitznamen Diego Buchwald bekam. Okay. Ja, dann kennst du vielleicht noch Stefan Reuter. Der hat auch bei Bayern und später bei Dortmund gespielt. Thomas Berthold hat beim VfB gespielt und bei Bayern. Olaf Thon bei Bayern und Schalke. Lukas Klostermann. Keine Ahnung, müsste ich nachschauen. Michael Fronzek beim VfB gespielt und Klaus Augenthaler. Klaus Augenthaler hat, glaube ich, hingekriegt, wenn ich mich recht entsinne, mal ein Tor aus 49 Metern zu erzielen. Der Name sagt mir irgendwas als Trainer. Klaus Augenthaler? Oder gibt es da noch andere Augenthalers? Nee, ich glaube, Augenthaler gibt es nur einen. Also es gibt nur einen Rudi Völler und es gibt nur einen... Ja, Klaus Augenthaler. Der ist Trainer von Nürnberg gewesen und vom Grazer AK. Okay. Ja. Und im Tor gibt es eigentlich, es gibt drei Torhüter, da wirst du wahrscheinlich keinen großartig von kennen. Andreas Köpke, der es später geschafft hat, Zweitliga-Torhüter zu sein, aber Nationaltorhüter. Respekt. Ja, der ist, glaube ich, mit Nürnberg abgestiegen und so weiter. Also, der war, glaube ich, Zweitliga-Torhüter eine Saison lang und Nationaltorhüter. Bodo Ilkner. Das klingt wie irgendjemand, der eine Musiksendung in der ARD moderieren könnte. So zusammen mit Ilja Richter. Bodo Ilkner war jahrelang beim FC Köln, okay, Torhüter. Aber war Nationaltorhüter. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Der war erster Torhüter bei der Nationalelf. Mhm. Und last but not least, letzter im Kasten war Raimund Aumann. Ja, schön für ihn. Hat insgesamt 4 Länderspiele bestritten, 2 davon in der Startelf. War beim FC Bayern ewig ein 3-Tage-Torhüter und ansonsten nur bei Beşiktaş Istanbul, aber hat da, glaube ich, dann auch nie gespielt. Also, du siehst, eigentlich Bodo Ilkner, Köln. Damals war der FC Köln noch der Lieferant für den Nationaltorhüter. Ja. Heute ist der FC Köln Lieferant für Ziegen. Perfekt. Gut. Also, wir sehen schon, Fußball ist auch nicht so. Übrigens, das nächste Mal darfst du eine Sendung vorbereiten, in der ich Frauen sortiere. Die Präsidentinnen der Vereinigten Staaten von Amerika, die Fußballfrauen-Nationalmannschaft, in ihrer Weltmeisterzusammensetzung. So, wir gehen mal in der Geschichte viel weiter zurück. Ja. Gut. Könntest du mal ganz spontan aus dem Stegreif heraus die 12 Jünger Jesu mir nennen? Judas. Okay, Judas. Den haben wir. Petrus. Wie hieß der richtig? Petrus ist ja nur sein Deckname, also sein Beiname. Der heißt Petrus. Ja, aber eigentlich hat er einen echten Namen. Also Petrus Kephas sind seine beiden Beinamen, aber er hat einen Hauptvornamen. Horst. Horst Petrus Kephas. Nein! Wie heißt Petrus mit Rufnamen eigentlich? Also mit Vornamen eigentlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch Jesus. Nein, Simon. Meinetwegen. Dann heißt er Simon, also, Petrus. Dann gab es wahrscheinlich noch einen anderen Simon. Genau, es gab noch einen zweiten Simon. Deswegen hat man den einen quasi... Es gab Simon Petrus Kephas und es gab Simon der Eiferer. Sehr schön. Dann gab es Thomas. Das ist der Ungläubige, der Zweifler. Richtig. Und dann gab es noch einen zweiten Thomas wahrscheinlich. Nein. Überhaupt nicht. Schade. Dann gab es noch Johannes. Mindestens einen. Dieser Jüngling, der manchmal, wo manche Menschen sagen, das ist in Wirklichkeit eine Frau gewesen. Ja. Dann gab es ein Geschwisterpaar und ich glaube, der Ältere hieß Matthäus. Ja. War das beides richtig? Also du sagtest ja, Johannes gibt es? Ja. Ja, und es gibt einen Matthäus. Der ist jetzt allerdings nicht der Bruder von Johannes. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, dass es einen Matthäus gab und ich meine, dessen Bruder gehört auch zu dieser Rebellenschar. Ja. Und... Wie heißt denn der Bruder des Matthäus? Wahrscheinlich heißt der auch Johannes. Nein! Oder Simon. Wie haben die denn noch so alle geheißen? Lukas ist auch ein schöner Name. Lukas ist der erste Fehltritt. Nein, es gab keinen Lukas, das war nur ein Evangelist. Schade. Wie heißen denn Kinder heute noch so? Paul, Leon, Ernst? Paul ist auch schön. Aber Paulus ist der... Paulus war später, die Bekehrungsnummer. Zacharias. Nein, das war der Zöllner. Der hieß Zachäus. Oder Zachäus, ja gut. Also Fakt ist auf jeden Fall, nein. Herodes. Nein, auch nicht. Das war ein Römer, glaube ich. Nein, König. Das war der König. Genau, König Herodes. Herodes Antipasti, ja. Langsam müssen sich die Namen doch wieder doppeln, oder? Nee. Also wir haben bisher Judas, Simon, Johannes, Matthäus und Thomas. Ja, es sind 6 von 12, oder? Genau. Es fehlen also noch 6 und von den 6 doppelt sich nochmal ein Name. Noch ein zweiter Matthäus. Nein, also von den 6 doppelt sich noch ein Name, den du aber noch nicht genannt hast. Den ich noch nicht genannt habe, sehr schön. Eigentlich gehört Maria Magdalena dazu, die steht aber nicht auf der Liste, vermute ich mal. Das ist der 13. Jünger, aber wir reden ja nur von Männern heute. Ja, ja. Vielleicht war die Den Trost der Nutten darfst du das nächste Mal abfragen. Vielleicht war das ja auch in Wirklichkeit ein Mann, der gerne Frauenkleider getragen hat. Marius Magdalenus. Ja, wer weiß, Marius Magdalena. Wie heißen denn so? Die hießen ja alle nicht, die haben ja alle keine klischeehaften Vornamen gehabt, das heißt, keiner von ihnen ist Schlomo. Nee, das ist ja das Witzige. Ich habe mir die Liste durchgeschaut und habe mir gedacht, okay, eigentlich heißen so Kinder heutzutage. Vielleicht ein bisschen verkürzt an einigen Stellen, aber ansonsten. Ja, so typische hebräische Namen. Vielleicht war ja, ein Daniel war wahrscheinlich nicht dabei. Das wäre aber auch noch ein klassischer hebräischer Name. War nicht dabei. Wahrscheinlich auch kein Jeremias. Nein, Jeremias ist auch nicht dabei. Wie heißen denn Kinder heutzutage auch mit Vornamen? Wenn du mal so 10 Jahre zurückdenkst, bevor diese ganze Finn und Sören, Malte... Leon war vor 10 Jahren sehr beliebt. Ne, Leon ist auch nicht dabei. Das ist schade. Aber es gibt noch so drei Namen, die so in unserem Zeitrahmen wirklich unheimlich bekannt sind, beliebt waren. Und davon hättest du dann eigentlich fast schon alle. In unserem Zeitrahmen? Ja, in unserem Zeitrahmen. Also zwischen dir und mir gab es so die... zwischen deiner Geburt und meiner Geburt, da wurden Kindern, die männlich gelesen wurden, relativ ähnliche Namen gegeben. Also ja, bei uns hießen die meisten aber irgendwie Daniel und Sebastian. Okay, nee, Sebastian war nicht dabei, Daniel auch. Ja, das hatten wir ja schon geklärt. Genau. Vielleicht gab es noch einen Stefan. Nein, aber der Simon, also der Petrus, hatte ja noch einen Bruder. Ja. Beispielsweise. Okay. Der hieß Simone. Nein. Der hieß Andreas. Okay. Ja. Dann gab es 2-mal einen Jakobus. Ja. Okay. Gut. Dann gab es einen Philippus. Okay. Und dann gab es noch einen, der hieß Lebois Thaddäus Judas. Das war auch ein Bruder von Jakobus. Okay. Von dem einen Jakobus quasi. Okay. Ja. Und last but not least gab es Bartholomäus. Bartholomäus. Schön. Bartholomäus. Aber du siehst, es ist nicht so, dass diese 12 Jünger, man sagt immer, ja, 12 Jünger, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, ja klar, die sind irgendwie so wie die Beatles eigentlich unheimlich bekannt, sondern, Kurze Frage dazu, sind die eigentlich kanonisch? Wie meinst du? Sind die kanonisch oder werden die Namen nur im Making-of erwähnt? Ich glaube, sie werden in einigen Stellen erwähnt. Also hier hast du zum Beispiel Matthäus 10,2 fortfolgende, Markus 3,14 fortfolgende und Lukas 6,13 fortfolgende. Jetzt überlege ich gerade, da fehlt doch aber einer. Du hast Matthäus, Markus und Lukas erwähnt? Mhm. Es fehlt das Johannesevangelium, aber das funktioniert eh anders als die anderen drei. Ja, ich sage nur, also dann fehlt nur, ja. Ja, und die anderen, die Bonus-Dinger. Aber ja, du, in den drei sind sie drin. Okay. Scheinbar. Also sind sie kanonisch. Ja, wie gesagt, beim einen heißt er halt Petrus, bei Johannes heißt er dann Kephas. Ist ja auch das Gleiche. Ja, ich sage nur, da wird er dann Kephas genannt. Okay. Und Matthäus heißt bei Markus und Lukas auch Levi. Ja, also du siehst, da sind ja immer noch ein paar Features eingebunden. Ja. So, wahrscheinlich waren es am Ende gar keine 12 und die gaukeln uns das nur vor. So, und ich habe dir zu Beginn dieser Sendung noch eine schöne Liste geschickt, eine Google-Tabelle. Ja, soll ich die jetzt öffnen? Genau, die bitte mal öffnen. Ich öffne da. Und ich trage vor, die Namen sind Abraham, Esrom, Rahab, Jakob, Isaak, Judah, Nahason, Aminadab, David, Phares, Salmon, Boas, Aram, Jesse und Obed. Ja. Das sind die ersten 14 Glieder, und es steht wirklich in der Bibel Glieder, die quasi von Abraham, weil es ist ja aus Abrahams Schoß. Ja, er ist der Stammvater. Das sind die ersten 14 Glieder, die dann auf dem Weg zu Jesus sind. Es sind 3x 14 Glieder. Wir sprechen aber nur über die ersten 14 Glieder. Ich finde es so herrlich, das Wort Glied. Ja. An der Stelle wirklich so perfekt passend. Das macht dir Spaß. Du darfst sortieren. Wen hat Abraham gezeugt? Abraham zeugte Isaak. Okay, gut. Ich schiebe das jetzt mal hier beiseite. Ja. Okay. Und Abraham zeugte Isaak. Ja, und Isaak zeugte Jakob. Das kriege ich noch hin. Und Jakob war der mit den 12 Söhnen, auf die 12 Stämme Israels zurückgehen. Und der einzige von denen, das ist dann der Stamm Juda gewesen. Dann ist Juda nämlich der nächste. Das andere sind keine Stämme Israels. Soweit war das richtig, nicht wahr? Genau. So, Salmon dürfte Salomon sein. David ist der König David, weil Jesus aus dem Hause David stammt. So, da weiß ich aber nicht, ich glaube, Salomon war vor David und alles, was dazwischen war, kriege ich nicht hin. Jesse ist übrigens eine andere Form für Jesus. Witzigerweise. Und Esrom ist ein dänischer Käse, das irritiert mich vor allem besonders. Ja, also, wen zeugte denn der Juda? Ich bin für Rahab, das klingt putzig. Das könnte auch aus Game of Thrones sein. Okay, nein, das stimmt nicht. Er zeugte unter anderem übrigens auch den Zara mit der Tamar. Das muss man wissen, aber wie hieß denn der Bruder von Zara? Also der Zara. Welche Zara? Ich kenne diese Modekette Zara. Also, Rahab ist es nicht. Ja. Ja. Aminadab. Nein, auch Aminadab ist es nicht. Aminadab kommt ein bisschen später. Schade. Schade, Aram. Auch Aram ist es nicht. Obed. Ich verrate es, es ist Fares. Schön. So. Also Juda zeugte den Fares und den Zara mit der Tama. Der Fares zeugte wen? Aminadab. Nein, wiederum nicht. Boas. Auch den wiederum nicht. Esrom. Ja, genau, Esrom. Du siehst schon, es gibt kein Muster, ne? Natürlich gibt es kein Muster. Es gibt immer ein Muster. Genau, also Esrom zeugte Aram. Ja, richtig. Wie kamst du drauf? Da unten war noch keiner weg. Okay. Du gehst jetzt nach der Logik. Ich hab irgendwie sortiert. Nein, es war einfach, es war die statistische Wahrscheinlichkeit, dass da unten ein Treffer ist, war einfach am höchsten. Ah, okay. Weil es zufällig verteilt ist. Wenn es zufällig verteilt ist, muss es irgendwie. Je mehr oben wegnimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unten triffst. Okay, gut. Also, Aram zeugte? David. Nein, weil David wäre ja. Ich überlege gerade, wie der Vater von König David heißt. Ich komme aber ums Verrecken nicht drauf. Oder? Bei Rahab klingelt irgendwas, aber. Weil bei Salomon und David ist ja keine direkte direkte Dings, oder? Bei Salomon und David? Ja. Nee. Ich sage übrigens mal Salomon. Du sagst jetzt Salomon? Ja. Nein, er ist es nicht. Schade. Dann Obed. Auch nicht. Nahason. Nein. Rahab. Nein. Den habe ich denn noch nicht. Jesse. Nein. Dann hatte ich jetzt nur noch. Also, Aram zeugte wen? Aminadab? Nee. Ja. Doch. Genau. Also, Aram zeugte Aminadab. Aminadab wiederum zeugte. Salomon? Nein. Obed. Nein. Boas. Nein. Jesse. Nein. David. Nein. Nahason. Ja. So, ich glaube, das ist für die Hörer die geilste Folge überhaupt. Nahason zeugte den? Boas. Nein. Salomon. Ja. Genau, der Salomon zeugte den? David? Nein. Obed. Salomon zeugte den? Jesse. Nein. Boas. Genau. Moment. Klick, zack und rein da. Genau. Boas zeugte den? Rahab. Nein. Obed. Ja. Und zwar mit der Ruth. Mit der Rute. Mit der Ruth, genau. So. Obed zeugte den? Rahab. Nein. David. Nein. Jesse. Richtig. Und Jesse zeugte? Den Rahab. Nein. Den David. Genau, Rahab ist nämlich ein falscher Name. Das ist schön. Wie du siehst, es sind genau die 14 Glieder. Salomon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Jesse. Jesse zeugte den König David. Und der König David war der Vater von König Salomon. Ah, okay, so rum war's. Danke. Mit dem Weibe Urias. Salomon zeugte den Rehabim. Also den Rehabim. Ja. Warum auch immer. Der Rehabim zeugte den Abia, der Abia den Asa, der Asa den Josaphat, der Josaphat den Joram, Joram zeugte den Usia, Ussia zeugte den Jotham, Jotham den Ahas, Ahas wiederum den Hiskia, Hiskia den Manasse zeugte den Amon, Amon den Josia, der Josia wiederum den Jechonia und seine Brüder. Und dann sind sie irgendwie umgezogen nach Babylon. Ich habe keine Ahnung warum. Das darfst du jetzt erklären. Die haben einen Krieg verloren. Wie? Gegen wen? Gegen die Babylonier. Und dann mussten sie nach Babylon umziehen. Ja, so Versklavung und so. Hä? Die waren doch erst in Sklaverei in Ägypten. Ja, und dann nochmal in Babylon. Das ist die Geschichte mit Daniel. Also das spielt ja im babylonischen Exil. Ah, das heißt, Assa und Joram und Co. waren alles Könige, oder was? Das weiß ich nicht. Und dann haben sie den Krieg verloren und dann mussten sie nach Babylon. Und dann ging es weiter. So ungefähr läuft das jedenfalls, ja. Zeugte den Salatiel. Ja. Da wird es dann elfenhaft irgendwie. Dann kommt der Serubabel. Der wiederum macht den Abiud. Der Abiud den Eliakim. Da wird es dann wiederum zaubermächtig. Der Eliakim macht den Azor. Der Azor den Sadok. Der Sadok den Achim. Sadok war ein Priester übrigens. Und Achim kennst du auch aus der Kneipe von nebenan. Ja. Der steht da hinter dem Tresen. Dann der wiederum machte den Eliud klar. Dann gab es den Eleazar. Dann gab es den Matan. Der wiederum zeugte den Jakub. Der wiederum den Josef. Und der war der Mann von der Maria und hatte mit Jesus eigentlich nichts am Hut. Der hat nur aufgezogen und ihm das Zimmermannsding beigebracht hat. Und ich finde das so herrlich. Ist dir aufgefallen, du hast ganz viele Typen überhaupt nicht kannt in dieser Geschichte und sie waren eigentlich völlig irrelevant. Ja, die spielen auch grundsätzlich keine Rolle, aber das hat was diese Rückführung auf irgendwelche historischen Figuren ist halt als Trop wichtig. Gaius Julius Caesar hat seinen Stammbaum auch auf die Göttin Venus zurückgeführt. Also. Na, ich wollte auch was anderes hinaus. Und zwar erstens, du siehst, wie irrelevant Josef am Ende war, weil er war noch nicht mal der Vater so richtig, weil Befruchtung war er nicht. Naja, also er war schon der Vater, aber das wollen die Christen nicht gerne hören. Ja, aber auf alle Fälle. Drei interessante Dinge aus dieser Folge. Erstens, die war wahrscheinlich quälend langweilig, weil wir haben über völlig irrelevante Menschen gesprochen. Und es waren alles Männer. Da siehst du mal, wie irrelevant Typen eigentlich sein können. Zweitens, selbst Weltmeister kannst du werden oder Präsident, ist es irgendwann ist es völlig egal. Ja. Man sieht keine Sau mehr. Zweitens, ich frage mich gerade diese Familienzusammenführung an dieser Stelle. Ganz ernsthaft. Wissen wir, was die zu Mittag hatten? Weil so detailliert aufgeschrieben, wie das da ist. Hä? Sowas weißt du an manchen anderen Stellen nicht. Also du weißt es bei Königen und du weißt es bei irgendwie anderen wichtigen Grafen und sonst irgendwas. Aber ansonsten wird es schon ein bisschen schwierig. Im Zweifelsfall hatten die Manna zu Mittag. Jo. Und ansonsten, falls ihr mal irgendwie echt jemand auf einer Party zu Tode langweilen wollt, spielt genau das Spiel. Das ist es gibt vor allem noch nicht mal irgendwie eine Regel, an der man es ableiten konnte. Richtig. Also im Grunde ist der erste Schritt von Abraham 14 Glieder bis David, also bis zum Königtum, dann 14 Glieder, die König waren, und dann quasi vom Fall, also von Babylon bis Josef, 14. Der Umzug zurück nach Bethlehem und Co. und Nazareth wird dann überhaupt nicht mehr beschrieben. Ja, den braucht man ja auch gar nicht mehr. Ja gut, aber so ist das halt mit Stammbäumen. Ne? Es werden wahrscheinlich auch nicht alles Könige gewesen sein, dann muss es ja immer irgendwie der Erstgeborene sein, von dem man abstammt. Ah, Du meinst also, der ist dann irgendwann als Dritter oder Viertgeborener vielleicht möglicherweise sogar. Naja, wenn du wenn du deinen Stammbaum auf König David und König Salomon zurückführen kannst, dann kann es ja trotzdem sein, dass du irgendwie dann Abkömmling vom zweiten Sohn von Salomon bist. Und wie viele müssen dann sterben, dass du wieder König wirst? Das ist mehr so eine Frage fürs saudische Königshaus. Ja, oder für England. Ja, aber da wird nicht so aktiv gemordet. Das war, ist mehr so ein Hobby in der Levante. Okay. Na gut, falls ihr diese Folge stinklangweilig fandet, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Gebt uns gerne 5 Sterne auf iTunes und sagt, ihr habt die langweiligste Folge überhaupt von uns gehört. Es ging um Männer. Einfach so ein langweiliges Thema. Ja. Und wenn ihr bessere Ideen habt, schickt sie auch gerne per E-Mail und ja, macht es gut. Nee, ernsthaft? Ich wollte heute einfach mal eine stinklangweilige Folge machen. In diesem Sinne. Weil vor allem, du kannst dich ja auch über diese Namen nicht so richtig lustig machen. Also, wo soll das denn hinführen? Weißt du, ich meine? Bring me to Rahab. Bring me to rehab vielleicht, aber. In diesem Sinne. Tschüss.